Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Pyongil News verbrannte sich selbst am 7. Januar in Südkorea ein Buddhist. Mit diesem Selbstmordversuch forderte er den Rücktritt der Clique der Präsidentin Park Geun-hye und die Gerechtigkeit.